50 languages. 91. 91. Nebensätze mit das. 1. Nebensätze mit das. 1. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Ist das sicher? Ist das sicher? Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Wirklich? Wirklich? Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Finden Sie? Finden Sie? Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.